بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على سوق بيت الله دم هاند فيلتن ان الله زيغن und heilen und barmherzig sein zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 97 bis 100. Ich lese wie immer erst einmal die Übersetzung vor, in der es wie folgt lautet: Diejenigen, die die Engel abberufen, während sie sich selbst Unrecht tun, zu jenen sagen sie: Worin habt ihr euch befunden? Sie sagen: Wir waren Unterdrückte im Land. Sie, die Engel, sagen: War Allahs Erde nicht weit, so dass ihr hättet darauf auswandern können? Jene aber: Ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein, und wie böse ist der Ausgang. Ausgenommen die Unterdrückten unter den Männern, Frauen und Kindern, die keine Möglichkeit haben, auszuwandern und auf dem Weg nicht recht geleitet sind. Jenen wird Allah vielleicht verzeihen. Allah ist allverzeihend und allvergebend. Wer auf Allahs Weg auswandert, wird auf der Erde viele Zufluchtsstätten und Wohlstand finden. Und wer sein Haus auswandern zu Allah und seinen Gesandten verlässt und den hierauf der Tod erfasst, so fällt es Allah zu, ihm seinen Lohn zu geben. Allah ist allvergebend und barmherzig. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala am Anfang der Sitzung darum, dass wir diese Verse, die wir uns heute wieder vorgenommen haben, dass wir sie richtig verstehen und sie auf die beste Art und Weise umsetzen. Denn er ist derjenige, der dazu den Erfolg verleiht und er ist derjenige, der dazu imstande ist. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala in den folgenden Versen uns klar gemacht hat, dass diejenigen, die hinausziehen zum Dschihad mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, nicht gleich denjenigen sind, die zu Hause sitzen bleiben, und dass diejenigen, die mit hinausgezogen sind, um mehrere Rangstufen erhöht sind gegenüber denjenigen, die zu Hause geblieben sind. Und nachdem wir erfahren haben, dass zwischen zwei Stufen im Paradies eine Entfernung ist von 100 Jahren, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat, ist es angebracht, nun in dieser Zeit diejenigen Leute zu erwähnen, die an einer Form des Dschihad hätten teilnehmen müssen, es aber nicht getan haben, und wer davon ausgenommen ist. Und zwar geht es um die Hijra, um die Auswanderung Allahs Willen, für Allah subhanahu wa ta'ala. Und dazu lesen wir erst einmal den 97. Vers noch einmal. Diejenigen, die die Engel abberufen, während sie sich selbst Unrecht zutun, zu jenen sagen sie, also die Engel: Worin habt ihr euch befunden? In welchem Zustand, in was für Umständen habt ihr euch befunden? Das heißt also, die Engel fragen diese Leute, die sich selbst Unrecht zugetan haben: Was ist denn der Grund gewesen, warum ihr solche Sünden begangen habt? Und dann werden sie als Ausrede sagen: Wir waren Unterdrückte im Land. Man hat uns, das sagen dazu, gezwungen. Man hat uns nicht die Freiheit gelassen, Allah subhanahu wa ta'ala zu gehorchen. Und dann sagen die Engel als Gegenargument, weil das ist kein richtiges Argument, was sie gehabt haben: War Allahs Erde nicht weit, so dass ihr darauf hättet auswandern können? Und jene aber: Ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein, und wie böse ist der Ausgang. Und diese Auswanderung um Allahs Willen, die ursprünglich vom Land Land der Kuffar zum Land der Muslime ist, denn zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch in mehreren Generationen oder in vielen Jahrhunderten danach war es so, dass es immer einen islamischen Staat gegeben hat und dass es verpflichtend war, für bestimmte Leute eben auszuwandern, wenn sie den Islam angenommen haben, auf der Seite der Nichtmuslime. Und um diesen Vers ein bisschen genauer noch zu verstehen, und zwar sagte uns Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu arda, möge Allah mit ihm zufrieden sein und ihn zufriedenstellen. Denn ihr wisst ja, dass also die Auswanderung um Allahs Willen, warum diese Verse auch angebracht sind, also im Anschluss auf die Verse vorher zu erwähnen, weil eben die Auswanderung um Allahs Willen eine der besten Vorbereitungen ist für den Dschihad selbst. Und Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu sagte, Ich lese den Text wieder auf Arabisch vor und dann übersetze ich ihn stückweise. Ist eigentlich für euch angenehmer, wenn ich den Hadith ganz auf Arabisch lese und dann auf Deutsch übersetze, oder wenn ich stückweise auf Arabisch und dann übersetze auf Deutsch und dann wieder auf Arabisch und dann wieder auf Deutsch, satzweise? Ist euch gleichgültig? Also vielleicht lieber ganzer Zusammenhang. Egal, ich mach mal so. Bitteschön. Naja, wenn keine Klarheit, was soll ich machen? Also auf jeden Fall sagt er, kana qawmun min ahli makkata aslamu wa kanu yastakhifuna islamahum. فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم فقال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم الآية وكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم قال فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة فنزلت فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية فكتب المسلمون إليهم بذلك فحزنوا وأيسوا من كل خير ثم نزلت فيهم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا الآية من سورة النحل فكتبوا إليهم بذلك إن الله قد جعل لكم مخرجا فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل. Diese Überlieferung, liebe Geschwister, die sich im Tafsir von At-Tabari befindet und dessen Isnad sahih ist, und Al-Imam Bukhari rahimahullah hat auch diese gleiche Überlieferung in seinem Sahih-Werk allerdings stark verkürzt. Und diese Überlieferung aber bei At-Tabari ist ausführlicher und klarer. Deswegen erwähne ich die. Und zwar sagt Ibn Abbas folgendes. Eine Gruppe von den Mekkanern hat den Islam angenommen, aber den Islam geheim gehalten. Ja, also es geht um die Zeit nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der einige Muslime in Mekka immer noch gewesen sind. Die sind ja nicht alle ausgewandert. Und manche konnten nicht und manche eben wollten nicht. Darum geht es ja auch hier. Und sie haben ihr Muslimsein geheim gehalten und haben das nicht offenbar preisgelegt. Ja? Weil sie wurden ja unterdrückt und deswegen sind ja auch die Muslime nach schrittweise ausgewandert. Erst nach Abyssinien und dann die zweite Auswanderung nach Medina. Wie dem auch sei, dann in der Schlacht von Badr, sagt er, Ibn Abbas radiallahu anhu, haben die Götzendiener von Mekka diese Muslime, die den Islam also geheim gehalten haben und nicht gesagt haben, dass sie Muslime sind, mit hinausgenommen zur Schlacht. Ja? Weil die dachten ja auch, das sind Leute von ihnen. Und sie sind mit alle zusammen hinausgegangen zur Schlacht. Und dann sind natürlich manche von ihnen dabei umgekommen, während sie Allah, seinen Gesandten und die Freunde des Propheten in der Schlacht von Badr bekämpfen. Und dann sagten die Muslime, auf der Seite des Propheten sallallahu alaihi wasallam, diese unsere Freunde waren doch Muslime. Und man hat sie gezwungen, dass sie mit hinausziehen zum Krieg. Und dann haben sie, die Sahaba, also für diese Muslime um Verzeihung gebeten. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers herabgesandt, in dem es heißt, diejenigen, die die Engel abberufen, während sie sich selbst Unrecht zutun, zu ihnen wird gesagt werden, worin habt ihr euch befunden und so weiter und so fort. Also bezieht sich dieser Vers auf diese Leute, die damit hinausgezogen sind. Daraufhin haben sie die Muslime an die noch übrig gebliebenen Muslime in Mekka folgendes geschrieben, zwar diesen Vers geschrieben. Sie haben einen Brief geschrieben und diesen Vers erwähnt, in der Hoffnung, dass sie eben jetzt Mekka verlassen und dass sie auswandern. Und sie haben ihnen also geschrieben, ihr habt keine Ausrede, ihr müsst aus Mekka raus. Dann natürlich sind sie hinausgezogen, die übrigen Muslime aus Mekka hinausgezogen, aber die Mushrikin sind ihnen hinterhergegangen und haben sie auf die Probe gestellt und ihnen also Es steht im Hadith nicht näher erläutert, was sie mit ihnen gemacht haben, aber offensichtlich haben sie sie gezwungen oder haben sie ihnen angeboten Sachen. Auf jeden Fall haben sie sie überzeugt, dass diese wieder zurück nach Makka zurückkommen. Daraufhin wurde ihnen bezüglich ein Vers aus dem Koran herabgesandt, der folgendermaßen lautet, und zwar befindet er sich in Surat Al-Ankabut. Dieser 10. Vers aus Surat Al-Ankabut, Surah 29, Seite 397, der da folgendermaßen lautet: Und unter den Menschen gibt es manchen, der sagt, wir glauben an Allah, wenn ihm aber um Allahs Willen Leid zugefügt wird, setzt er die Anfechtung durch die Menschen der Strafe Allahs gleich. Ja, das ist das Problem, weil diese Versuchung, die sie ausgesetzt worden sind, anscheinend wurde ihnen Leid zugefügt, auf das sie zurückkehren müssen. Das ist aber bei weitem nicht das Gleiche, was einem jenseits erwarten wird. Und deswegen ist das keine Ausrede. Und diese Aya, als sie dann herabgesandt worden ist, weil sie eben wieder zurückgekehrt sind, haben sie die Muslime ihnen wieder einen Brief geschrieben und in diese Aya, also ihnen gesagt, das ist in Bezug auf euch herabgesandt worden. Daraufhin sind sie traurig geworden und haben die Hoffnung auf alles Gute aufgegeben. Und dann wurde über sie ein weiterer Vers herabgesandt. Da wurde eben diese Aya aus Surat An-Nahl herabgesandt. Seite 279, Aya 110. Hierauf wird dein Herr zu denjenigen, die ausgewandert sind, nachdem sie der Versuchung ausgesetzt wurden und sich hierauf abgemüht haben und standhaft gewesen sind. Gewiss, dein Herr wird nach all diesem zu ihnen wahrlich allvergebend und barmherzig sein. Und so war das eine riesengroße Erleichterung für sie, dass wenn sie jetzt auswandern werden, beim zweiten Mal, wird Allah ihnen trotzdem noch vergeben, was sie an falschen Dingen getan haben. Und zu den schlimmsten Sachen gehört, dass sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam bekämpft haben und die Sahaba. Ja? Und sie behauptet haben, dass sie eben gezwungen sind dazu. Auf jeden Fall haben die Muslime dann ihnen diesen Brief geschrieben und ihnen gesagt, Allah hat euch einen Weg, einen Ausweg geschaffen. Dann sind sie hinausgegangen und die Muschrikin sind ihnen natürlich wieder hinterhergegangen. Und dann gab es einen Kampf und manche von ihnen sind entronnen und andere von ihnen sind umgebracht worden. Ja? Und diese Überlieferung macht uns vieles klar in dieser Aya. Und zwar, dass eben im Anfang heißt es, diejenigen, die die Engel abberufen, während sie sich selbst Unrecht tun. Und was haben sie sich Unrecht zugetan? Sie haben Allah und seinen Propheten und seine Freunde bekämpft. Richtig bekämpft, kriegerisch bekämpft. Und gesagt, wir hatten keine andere Wahl. Man hat uns gezwungen, mit hinauszuziehen. Und wir wollten eigentlich gar nicht gegen euch kämpfen. Und was können wir daraus lernen? Wir lernen daraus, liebe Geschwister, natürlich geht es nicht nur darum, dass sie bekämpft haben, weil das ist eine Sache. Und es geht aber prinzipiell darum, dass niemand eine Ausrede hat, wenn er unter Nichtmuslimen lebt, seine Religion nicht ausüben zu können. Darum geht es in dieser Aya. Und deswegen wird diese Aya auch immer verwendet als Beweis von vielen Gelehrten, dass man was ich gerade eben gesagt habe. Wenn jemand also in einem nicht-muslimischen Land lebt, oder wo auch immer, was heißt, egal wo er lebt, und kann seine Religion nicht ausüben, zum Beispiel ein Gebet nicht zur richtigen Zeit verrichten, oder ein Jum'a-Gebet nicht in der Moschee verrichten, oder etwas anderes nicht, oder die Frau kann ihren Hijab nicht tragen, weil sie sagt, ich traue mich nicht oder sowas, das alles ist kein Grund, und dann bist du eben verpflichtet, diesen Ort zu verlassen und woanders hinzugehen. Um Allahs Religion ausüben zu können. Ja? Das ist der wichtigste Teil in diesem Satz. Es geht also nicht darum, um jede einzelne Person, die sich in solchen Ländern befindet, sondern es geht darum, dass man keine Ausrede hat zu sagen, ich konnte meine Religion nicht ausüben. Und dann bist du eben verpflichtet, diesen Ort zu verlassen. Ja? Egal wo du bist, und Allahs Erde ist weit. Und darum geht es. Das Argument von ihnen ist ja, dass sie gesagt haben, wir waren Unterdrückte im Lande und dann, das heißt, wir konnten unsere Religion nicht ausüben. Dann sagen eben die Engel, warum seid ihr dann in diesem Ort geblieben? Ihr hättet woanders hingehen können. Keiner hat euch gezwungen, in diesem Ort zu bleiben. Und deswegen wird ihr Ende die Hölle sein, weil sie eben das Diesseits dem Jenseits vorgezogen haben und Allahs Pflichten unterlassen haben. Ja? Und das ist eine, wirklich eine Ayah. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass es nicht auf uns zutrifft. Jemand, der egal wo er lebt, muss imstande dazu sein, seine Religion ausüben zu können. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala, bevor wir auf diesen Vers noch näher darauf eingehen, Allah subhanahu wa ta'ala hat im darauf folgenden Vers Leute ausgenommen, weil Allah ist gerecht und verlangt von niemandem etwas mehr, als er zu leisten vermag. Ja? Und hat er eben gesagt, dass die Schwachen unter den oder die Unterdrückten unter den Männern und Frauen und Kindern, die keine Möglichkeit haben auszuwandern und auf dem Weg nicht recht geleitet sind, den Weg auch nicht finden werden, dass sie solche Leute von dieser Strafe ausgenommen sind. Und was ist gemeint mit Leuten, die keine Möglichkeit haben? Ja, wie zum Beispiel Leute, die blind sind oder Leute, die behindert sind oder Leute, die gelähmt sind oder anderes. Ja, solche Leute hat Allah ausgenommen. Oder genauso, oder auch Leute, wie, und Ibn Abbas radiallahu anhu arda, haben wir schon letztes Mal in Ayah gesehen, dass er gesagt hat, ich und meine Mutter gehören zu den unterdrückten Männern und Frauen, die nicht auswandern konnten. Ja? Und seine Mutter ist ja, nennt man Ummul Fadl, Lubaba, und das ist die Schwester von Maimuna bint al-Harith. Maimuna bint al-Harith ist die Mutter der Gläubigen, also eine Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen, und sie ist die Schwester von dieser Ehefrau von des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen. Ja? Und diese Leute, wie gesagt, sind davon ausgenommen. Jenen wird Allah vielleicht verzeihen. Allah ist allverzeihend und vergebend. Und hier seht ihr in der Anmerkung bei dem Wort vielleicht, heißt es arabisch, auf Arabisch heißt das vielleicht hier Asa. Und das in Bezug auf Allah im Koran immer bestimmt bedeutet. Weil Allahs Barmherzigkeit ist größer als sein Ausmaß seiner Strafe. Und deswegen wird dieser Teil überwiegen. Und deswegen haben die Gelehrten gesagt, dass Asa in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala bei solchen Sachen immer bedeutet, dass es auch tatsächlich so eintreffen wird. Denn Allah ist allverzeihend und allvergebend. Übrigens, es gibt einen kleinen Unterschied zwischen dem Wort allverzeihend und allvergebend. Im Arabischen, letztendlich ist es fast das Gleiche, aber wenn wir sagen, Astaghfirullah, sagen wir, ja, Astaghfirullah. Und Allah hat sich bezeichnet hier, wenn wir auf den arabischen Text gucken, وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا. Wenn wir das Wort عَفُو einfach mal übersetzen als, dass er verzeiht, wie es hier steht, aber da steht غَفُورًا, und غَفُور ist, würde man jetzt auch irgendwie müssen, irgendwie übersetzen als verzeiht, ja, und deswegen hat man im Deutschen einfach hier einen anderen Begriff verwendet, aber in Wirklichkeit, der Begriff natürlich gibt nicht genau das gleiche wieder. Das Wort Ghafur kommt vom arabischen Wort Mirfar. Mirfar ist die von einer Pfeilspitze, die Hülle davon, dass man einfach die Pfeilspitze bedeckt, dass niemand davon sich verletzen kann. Einfach die Kapsel, die du drauf tust. Und das ist damit gemeint, und die Kapsel da drin ist deine Sünde, diese, was dich stechen kann, was dich verletzen kann. Und Allah subhanahu wa ta'ala verdeckt diese Sünde. Und das ist eben der Vorteil gegenüber nur, dass er einfach nur vergibt, und er verdeckt das auch noch. Weil am jüngsten Tag, wenn du vor deinen Verwandten stehst und du bloßgestellt würdest, was du von ihnen alles an ihnen schlechte Sachen angetan hast und wen du von ihnen schlecht gesprochen hast und wen du von ihnen diese Rechte nicht gegeben hast, dann ist das eine sehr große Bloßstellung und Erniedrigung für den Menschen. Ja? Aber wenn Allah, und auch wenn Allah dir am Ende sagt, hat dir vergeben, aber trotzdem, die Erniedrigung hast du gehabt. Aber wenn du natürlich jetzt Allah nur zwischen dir und ihm die Sünde klar ist und Allah nur mit dir über die Sünde spricht und den anderen Leuten nicht davon sagt und die Sünde praktisch geheim hält zwischen dir und Allah, das ist die Ehre. Ja? Das ist die Ehre, und natürlich, also das heißt, Allah vergibt dir und die anderen erfahren nichts davon. Und noch die bessere Stufe natürlich, wenn Allah dich gar nicht einmal nach der Sünde fragt. Und das ist natürlich eine der höchsten Stufen, oder die höchste Stufe überhaupt, die wir uns vorstellen können, ist, dass wir gar nicht nach unseren Sünden gefragt werden. Darum bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala natürlich als erstes, ja. Aber das sind nur bestimmte Gruppen von Menschen, die außerordentliches Gottvertrauen haben und gläubige Menschen sind. Und wir bitten Allah, dass wir zu ihnen gehören. Und ihr kennt ja, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ja von ihnen gesprochen und über sie gesagt, also erstens, das sind also eine ihrer wichtigsten Eigenschaften ist, dass sie auf Allah subhanahu wa ta'ala vollkommen vertrauen, so wie es ihm zusteht, dass man ihm auf ihn vertraut. Dann gucken wir die Ayah trotzdem noch schon mal die nächste Ayah an, bevor wir nochmal zurückgehen. Und zwar in der 100. Ayah, Geschwister, heißt es, wer auf Allahs Weg auswandert, wird auf der Erde viele Zufluchtsstätten und Wohlstand finden. Hier sind mindestens zwei Aspekte stechen ins Auge. Der erste ist, wer auf Allahs Weg auswandert. Und hier ist eben nicht die Auswanderung um irgendein anderes weltliches Ziel. Sondern wenn du einen Ort verlässt und du möchtest Allahs Belohnung dafür erhalten, dann musst du es für Allah machen und nicht um etwas anderes. Und wenn du dich selbst betrügst, du kannst Allah nicht betrügen. Und ihr kennt alle den ersten Hadith bei Bukhari und der auch überliefert ist bei Imam Muslim. Und wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Taten sind entsprechend den Absichten und jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Wer also ausgewandert ist für Allah und seinen Gesandten, der ist tatsächlich wegen Allah und seinem Gesandten ausgewandert. Das heißt, er wird auch diese Belohnung bekommen, die er beabsichtigt hat. Wer aber ausgewandert ist, um ein weltliches Ziel zu erlangen oder um eine Frau zu heiraten, der ist aufgrund dieser Absicht hinausgewandert. Und deswegen wird, und dieser Hadith gilt ja als bei manchen Gelehrten als ein Drittel oder ein Viertel des gesamten Islam oder des gesamten Fiqh, weil alles hängt letztendlich von den Absichten ab. Zwei Leute beten, der eine macht es für Allah, der andere nicht, dann ist hat eine Tat getan, eine Tat begangen, die ein Paradiesbewohner macht, und der andere hat eine Tat begangen, die ein Höllenbewohner macht. Ja? Obwohl es die gleichen Bewegungen sind, nur die Absicht ist das Einzige, was sich untereinander unterschieden hat. Und die Absicht, wisst ihr aus dem Fiqh, spielt eine riesengroße Rolle. Und beim Tawhid noch mehr. Und darum geht's eben. Wenn man so etwas macht, muss man es für Allah subhanahu wa ta'ala machen. Und dann Allah subhanahu wa ta'ala verspricht einem. Und das ist jetzt das Gottvertrauen. Das Gottvertrauen ist eben, dass man sich darauf verlässt, dass das, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, auch tatsächlich so sein wird. Und dass man keine Zweifel dran hat. Dass so eine Person, die also ihre Religion irgendwo nicht ausleben kann, sie weiß und sie muss wissen und sie muss davon überzeugt sein, wenn sie ihren Ort verlässt für Allah subhanahu wa ta'ala, wird sie auf jeden Fall nicht im Stich gelassen von Allah. Und Allah wird sie nicht des Hungertodes sterben lassen, sondern Allah wird sie weiterhin versorgen, genauso wie er sie versorgt hat in der Stelle, wo sie vorher gewesen ist. Und dass Allah uns das gezeigt hat, in der Geschichte wissen wir, an jedem einzelnen Beispiel von einem Freund des Propheten, an den Muhajirin, klar. Weil die Muhajirun sind ja alle ausgewandert um Allahs Willen und haben alles, was sie hatten, daheim gelassen. Das mussten sie auch. Ja. Und sie haben alles für Allah verlassen und sind nach Medina ausgewandert und keiner von ihnen ist, so wie wir wissen, des Hungertodes gestorben. Okay. Und guckt mal, also das zeigt ja, dass eben der Rizq hängt nicht davon ab, wo du bist, sondern der Rizq ist ja, wie wir wissen, schon festgeschrieben in dem Zeitpunkt, wo du im Bauch deiner Mutter warst. Ja. Deswegen darfst du nicht denken, dass wenn du irgendwo anders hingehst, dass Allah dir irgendwie weniger geben wird und dass du deswegen sterben wirst. Und Allah verspricht einem hier. Erstens Zufluchtsstätte, das ist eine Art der Übersetzung. Eine Art, andere Art für das Wort Muraraman heißt in Tafsir, das ist ein Ort, an dem man sogar noch höher steht als die Kuffar. Und ein Ort, an dem man sogar die Möglichkeit hat, also ein Stand wird man erhalten, wenn man herauswandert, an dem man sogar die Kuffar erniedrigen kann. Ja? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala verspricht dir hier, dass er dir nach dieser Erniedrigung wird er dir die entsprechende Erhöhung geben. Ja? Nachdem du erniedrigt und gepeinigt worden bist in deinem Land und du hinauswanderst zu Allah subhanahu wa ta'ala, seinem Gesandten, wirst du eben die Erhöhung erhalten. Und wer und Wohlstand, also der Rizq-Teil, ja. Und wer sein Haus auswandern zu Allah und seinem Gesandten verlässt und den hierauf der Tod erfasst, so fällt es Allah zu, ihm seinen Lohn zurückzugeben. Also wenn man hinauswandert und stirbt noch bevor man angekommen ist, so hat man schon das getan, was man tun musste. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird einem seinen vollen Lohn geben. Und darüber gibt es also einen weiteren Offenbarungsgrund. Und zwar heißt es in mehreren Überlieferungen heißt es, dass Khalid ibn Hizam radiallahu anhu auswandern wollte nach Abyssinien. Also anscheinend war das noch in der Anfang ganz frühen islamischen Zeit. Und unterwegs ist er gestorben, weil in einer Überlieferung heißt es, eine Schlange ihn gebissen hat. Und dann ist er gestorben. Und daraufhin ist diese Eier in Bezug auf ihn herabgesandt worden. Und das ist natürlich eine Ehre, weil das heißt, er ist auf jeden Fall ein Paradiesbewohner, zweifellos. Ja. Und eine andere Überlieferung, diese erste Überlieferung ist sahih, sagt Sheikh Albani, also zumindest in der Silsila sahih hat er sie erwähnt. Und eine andere Überlieferung sagt, dass der Sahabi Damra ibn Jundub radiallahu anhu, und diese Überlieferung ist bei Ibn Abi Hatim in seinem Tafsir, und Imam Ahmad Shakir rahimahullah sagt, der Isnad ist auch sahih. Und wir wissen, liebe Geschwister, es spricht nichts dagegen, wie es öfter der Fall ist, dass eine Ayah aufgrund von mehr als einer Situation herabgesandt worden ist, also mehr als eine Ursache. Muss nicht unbedingt eine Ursache geben, kann auch mehrere Ursachen geben, denn derjenige, der eine Ayah herabsenden kann aufgrund eines Vorfalls, der kann es auch herabsenden aufgrund mehrerer Vorfälle. Nun, Allah sagt, ja, so fällt es Allah zu, ihm seinen Lohn zu geben. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala quasi verpflichtet sich dazu, dass diese Person belohnt werden muss. Ja? Dieses Wort zu verwenden, verpflichtet sich dazu, ist nicht weit hergeholt, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte in einem Hadith Qudsi, inni harramtu dhulma ala nafsi, ich habe mir die Ungerechtigkeit selbst verboten. Allah sagt, ich habe mir die Ungerechtigkeit selbst verboten, deswegen handelt nicht ungerecht. Ja? Und wie gesagt, liebe Geschwister, und Allah sagt, Allah ist allvergebend und barmherzig. Ja? Und hier sehen wir, subhanallah, also die allvergeben, oder diese Eigenschaft der Rahma von Allah, oder der Maghfira von Allah auch, ist so riesig, weil die Person hat eigentlich noch gar nichts gemacht von dem, was sie hätte tun sollen. Sie hätte eigentlich auswandern sollen und ein neues Leben beginnen müssen als Muslim. Hat sie aber von dem alles gar nichts gemacht. Aber sie hat das Wichtigste gemacht. Sie hat die Absicht gefasst und ist losgegangen. Und dann ist es nicht mehr so wichtig, ob du ans Ziel ankommst oder nicht. Und das lernen wir wirklich, liebe Geschwister, dass wir auch als Muslime, es geht nicht darum, dass wir unbedingt das Ziel erreichen, was wir erreichen wollen, sondern Wichtigste ist, dass du während der Todesengel zu dir kommt, dass Allah mit dir zufrieden ist. Deswegen auch, das ist eine schöne Motivation für uns, wenn wir den Koran auswendig lernen, dass wir den Koran auswendig lernen, egal ob wir es schaffen, ankommen oder nicht ankommen. Dass wenn wir uns mit dem Fiqh beschäftigen, dass wir den Fiqh lernen, egal ob wir am Ende ankommen oder nicht ankommen. Wenn wir Tafsir lernen, egal ob wir am Ende ankommen oder nicht ankommen. Hauptsache Allah subhanahu wa ta'ala sieht, wenn wir weitergelebt hätten, würden wir weiterhin die Belohnung bekommen. Ja. Und deswegen der Murabit, derjenige, der stationiert ist im Dschihad fi sabilillah, der wird, das ist der einzige, dessen Belohnung, bis auf die Ausnahme abgesehen, dessen Belohnung nach dem Tod noch weiterhin fortführend ist. Ja. Das heißt, der wird, nachdem er gestorben ist, trotzdem seine Belohnung wird weiterlaufen bis zum jüngsten Tag. Und das ist eine riesige, riesige Verses Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Obwohl die Person eigentlich mit der Tat aufgehört hat, aber trotzdem wird sie noch weiterhin belohnt. Ja. Und auch jemand, der etwas Gutes geleistet hat, von dem die Leute später profitieren können, der wird ja auch nach seinem Tod noch weiterhin dafür belohnt, ja. Und wie gesagt, weil es das Wichtigste ist nicht, dass man ankommt am Ziel, sondern das Wichtigste ist, dass man sich auf dem Weg dorthin befindet. Und auch das Gleiche ist, jedes Herz des gläubigen Menschen schmerzt, dass er diese Zersplitterung der muslimischen Umma sieht in verschiedene Gruppen und Sekten und weiß nicht was. Und jeder Muslim tut einfach, was dafür tun kann, dass die Muslime eine Einheit wieder bilden können. Aber ob er diese Einheit sehen wird, das ist also weit hergeholt, dass man es leider heutzutage in seinem eigenen Leben noch erleben wird. Aber es ist nicht wichtig, weil Hauptsache, du hast etwas dafür beigetragen, dass diese Einheit wieder zustande kommt. Ja. Aber ich möchte noch euch etwas zeigen, und zwar auf die Ayah 97 bezogen. Und zwar gibt es eine Überlieferung. Diese Überlieferung möchte ich euch jetzt nicht ganz vorlesen, aber ich habe sie euch schon mal erwähnt. Und zwar geht es um Laqit ibn Sabra, radiallahu anhu. Er sagt selbst im ersten Satz, ich war Teil der Gesandtschaft von Bani al-Muntafiq oder Banu al-Muntafiq zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Also der war aus einem Stamm, einem Volk. Und diese Völker haben von der arabischen Halbinsel Leute hinausgesandt nach Medina zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, um den Islam zu lernen, damit sie zurückkommen und ihren Leuten dann den Islam wieder beibringen. Okay? Und diese Geschichte zusammengefasst, also die Leute sind hingegangen auf jeden Fall und dann sind sie wieder zurück und haben den Leuten Islam beigebracht. Aber was davon entscheidend ist, dass eben der in der Erläuterung es heißt von Shamsuddin Abadi rahimahullah ta'ala, das ist einer von denen, die eine Erläuterung geschrieben haben zu Sunan Abi Dawud. Er sagt, dass er in diesem Hadith einen Beweis dafür sieht, für Folgendes. Er sagt, وفيه دليل على أنه لا تجب الهجرة على كل مسلم لأن بني المنتفق وغيرهم لم يهاجروا بل أرسلوا وفودهم وهو كذلك إذا كان في موضع يقدر على إظهار الدين فيه. Er sagte, in diesem Hadith ist ein Beweis dafür, dass die Auswanderung nicht verpflichtet ist für jeden einzelnen Muslim. Denn die Banu al-Muntafiq, dieser Stamm, und andere sind nicht hinaus ausgewandert, sondern sie haben ihre Gesandtschaften entsandt, also zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und so ist es unter der Voraussetzung, dass man da wo man ist, in der die Möglichkeit hat, seine Religion auszuüben. Und Ibn Hajar rahimahullah ta'ala sagte etwas das gleiche, und zwar als er über den Hadith gesprochen hat, أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, ich spreche mich los von jedem Muslim, der unter den Mushrikin verweilt, der unter den Mushrikin wohnt, heißt es. Und dann sagte er, Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, وهذا محمول على من لم يأمن على دينه. Er sagte, und dieser Hadith ist so zu verstehen, dass er sich auf diejenigen bezieht, die nicht imstande sind dazu, ihre Religion auszuüben. Aber dieser Hadith an sich, أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ, der auch in anderen Versionen überliefert worden ist, heißt, ich spreche mich los von jedem Muslim, der wohnhaft ist unter den Mushrikin, unter den Götzendienern, unter den Nichtmuslimen. Dieser Hadith an sich, muss man dazu sagen, ist umstritten, weil er auf verschiedene Art und Weisen überliefert worden ist. Und über diese Überlieferung gibt es einige Gelehrte, die ihn als authentisch eingestuft haben. Unter ihnen in heutiger Zeit Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah und früher auch Ibn Kathir rahimahullah, der berühmte Tafsir-Gelehrte, und auch Ibn Hajar al-Asqalani, der Imam der Hadith-Gelehrten. Und auf der anderen Seite, nur damit man auch sieht, dass es auch so etwas gibt, gibt es andere Gelehrte, die den Hadith als schwach eingestuft haben, als da'if, und gesagt haben, er ist Mursal. Und ihr wisst, Mursal bedeutet, dass der Tabi'i sagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt. Und ihr wisst, dass die Problematik dabei ist, was? Die Problematik ist, wir wissen nicht, von wem hat dieser Tabi'i diese Überlieferung erfahren. Hat er sie über einen Sahabi erfahren, dann wäre es kein Problem. Aber hat er sie über einen anderen Tabi'i erfahren, dann müssen wir wissen, wer das ist, um sicher zu sein, dass diese Überlieferungskette auch geschlossen ist und dass sie auch authentisch ist. Ja? Weil die Tabi'in, unter ihnen gibt es Rechtschaffene und weniger Rechtschaffene. Aber die Sahaba sind alle vertrauenswürdig. Auf jeden Fall, die Gelehrten Ibn al-Mulaqqin und al-Zayla'i rahimahullah und al-Iraqi und Abdul Haqq al-Ishbili und Muhammad ibn Abdul Hadi und al-Tirmidhi und Abu Dawud und al-Daraqutni und al-Bukhari und Abu Hatim al-Razi, alle haben gesagt, dass diese Überlieferung Mursal ist. Ja? Und Mursal ist eine Form, ist eine Kategorie des Da'if, der Da'if-Hadithe. Ja? Also wenn ihr irgendwo liest, ein Hadith ist Mursal, dann wisst ihr, dieser Hadith ist erstmal Da'if. Es sei denn natürlich, der Autor bezieht sich nur auf den Isnad, auf die Überlieferungskette, dann wäre nur erstmal die Überlieferungskette unauthentisch. Aber der Hadith-Text könnte immer noch authentisch sein. Wie dem auch sei, gehen wir mal davon aus, dass die Überlieferung authentisch ist. gehen wir davon aus, dass die Überlieferung authentisch ist. Dann, wenn wir diese Überlieferung verstehen, im Zusammenhang mit der Ayah, die wir hier gesehen haben, dann bezieht sie sich auf was? Dann bezieht sie sich darauf, die Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich losspricht von dem Blutgeld jedes Muslims, der stirbt und während er unter dem Muschrikin verweilt. Weil, wie auch in einem Sahih Muslim, wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, sinngemäß, er hat gesagt, es kann sein, also er wurde gefragt von den Sahaba, es kann sein, dass wir, das ist sinngemäß übersetzt, ja, es kann sein, dass wir die Muschrikin angreifen. Und dabei töten wir Frauen und Kinder. Aus Versehen. Kann passieren. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hum minhum. Dann sagt er, sie gehören zu ihnen. Und diese Überlieferung zeigt eben, dass in so einem Fall, wenn es aus Versehen passiert und nicht vermeidbar war, dass eben kein Blutgeld lastet, sowieso nicht, weil es Muschrikin und es wird zwischen uns nehmen, kein Vertrag, aber dass eben so etwas aus Versehen passiert und deswegen das nicht zur Rechenschaft dafür gezogen wird. Anders, wenn man es absichtlich tut, das ist was anderes. Aber hier geht es darum, man greift an und man kann nicht unterscheiden und man kämpft und dann stirbt jemand dabei. Im Eifer des Gefechts, sagt man wortwörtlich, ja. Und das passiert und das ist kein Problem. Und dieser und in diesem Fall jetzt, wenn jemand lebt unter den Muschrikin und hält seinen Islam geheim und man weiß nicht, ob er Muslim ist oder nicht Muslim ist und man kämpft und dringt in eine Stadt ein und es kommt zum Kampf, dann natürlich kann es passieren, dass solche Leute umkommen, auch die Muslime gewesen sind. Und hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich spreche mich los von jedem Muslim, der unter den Muschrikin verweilt. Das heißt, in diesem Fall, wenn man sich nicht von ihm unterscheiden konnte und du stirbst, dann tut mir leid, dann die Muslime übernehmen kein Blutgeld dafür. Und was auch dafür spricht, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde ja gefragt, was es bedeutet, unter den Muschrikin zu leben oder mit ihnen zusammen zu sein, oder was man nicht tun darf letztendlich. Und das heißt es wortwörtlich, dass die beiden Feuer, das Feuer des Muslims und das Feuer des Muschriks, darf sich nicht sehen. Und gemeint ist eben, dass man nicht nebeneinander wohnen darf. Ja, geht nicht um das Feuer an sich. Es geht darum, dass man nicht nebeneinander wohnen darf. Weil dann kommt es zur Verwechslung und dann kann man, weiß man nicht mehr unterscheiden kann. Ja? Und das ist eben anders als Leute, die imstande sind, ihren Islam auszuüben und die eine Moschee haben und Adhan machen und weiß nicht was. Das ist nicht das Gleiche und das kann man nicht also miteinander versus verbinden. Des Weiteren gibt es andere Gelehrte, die strenger in dieser Hinsicht sind und bestimmte Voraussetzungen nur zulassen für eine Person, die in einem nicht-muslimischen Land lebt. Und diese Ansicht kommt auch, macht Einschränkungen, weil es einfach nicht heutzutage so einfach ist. Ja? Wenn wir heutzutage den Leuten sagen, jemand zum Beispiel sagen, wandere aus, um Allahs Willen in ein islamisches Land. Na, da kommt die Frage, erstmal, welches islamische Land nimmt mich überhaupt auf? Und es ist nicht so, dass ich dann einfach irgendwo hingehen kann und dann dort bleiben darf. Und so muss man erstmal einen Arbeitsvertrag haben, was ich was. Und wie gesagt, also das ist auch, deswegen hat auch diese Ansicht einige Einschränkungen gemacht. Und wie gesagt, aber ich möchte nicht auf diese Ansicht jetzt zu sehr eingehen, weil die Textbeweise, die wir erwähnt haben aus dem Hadith, der diese Ayah erklärt, weisen alle darauf hin, dass es um Folgendes geht und das darf man nicht zu unterschätzen und das ist eben der entscheidende Punkt an der Sache. Vielleicht, ich sage nichts Falsches, aber sehr viele leider begehen Sünden, weil sie eben in nicht-muslimischen Ländern leben. Ganz einfach, ja. Und sagen, ich kann meine Gebete nicht verrichten. Und das Problem ist, wenn Gebeten ist immer das Höchste. Deswegen, das ist das Schlimmste an der Sache. Ja. Was ist mit dem Eid-Gebet? Das ist ja noch nicht so hoch angesiedelt wie jetzt die fünf Gebete. Aber wie gesagt, die Religion ausüben, da gehört vieles dazu. Und das Problem ist, wir wollen uns darauf schränken. Wir wollen nicht jetzt die Sachen hier lesen und dann eine Ausrede versuchen zu finden für uns. Sondern es geht einfach darum, dass wir sagen wollen, wir wollen unsere Religion richtig ausüben. Und wenn jemand nicht dazu imstande ist, das zu machen in einem nicht-muslimischen Volk, dann soll er das eben machen in einem islamischen Land. Wenn er die Möglichkeit dazu hat, natürlich. Ja? Und zu den wichtigsten Sachen, die es überhaupt gibt, ist die Verantwortlichkeit des Familienvaters seiner Familie gegenüber. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, jeder von euch ist Hirte und verantwortlich für seine Herde. Wenn man nicht imstande ist dazu zu sorgen, dass die eigene Ehefrau und die eigenen Kinder besonders den Islam richtig ausüben und den Islam richtig lernen und alles, was eben dazu gehört, und auch die richtige islamische Einstellung zu haben, dann, wie gesagt, liebe Geschwister, das ist gefährlich. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der stirbt, während er seine Herde betrügt, der wird den Geruch des Paradieses nicht zu riechen. Ja. Und es gibt Gelehrte, die dafür ganz konkrete Beispiele gebracht haben, aber bleiben wir mal nicht bei so der Grauzone, gehen wir mal auf Schwarz-Weiß-Ebene und sagen, jemand, der seine Kinder es nicht schafft, zum Beten zu bringen, ja, wenn er nicht in diesem Hadith gemeint ist, dann weiß ich nicht, wer mit diesem Hadith gemeint ist. Denn das Gebet ist das, was die Muslime von den Kuffar unterscheidet. Ja. Hier geht es noch um viel weniger als dies. Aber es geht um Nachmachung von den Kuffar, dass man redet, wie sie isst, wie sie trinkt, wie sie kleidet, wie sie sich verhält, wie sie und so weiter und so fort. Aber beim Gebet, bleiben wir beim Gebet, weil das ist das Problem bei den meisten. Sie schaffen es einfach nicht, ihr Gebet durch die Zeit zu fürchten. Und dazu gehört auch zum Beispiel, dass bei einer Menge von Gelehrten es einfach so ist, dass Asr-Gebet zum Beispiel, du hast nicht das Recht, das Asr-Gebet zu verrichten, irgendwann mal zwischen Anfang von Asr und Ende, Anfang von Maghrib. Diese Zeit ist nicht so. Und wir haben das auch nicht so gelernt. Und keiner hat das so gesagt. Und dann, bei manchen Gelehrten endet die Zeit, sobald das Sonnenlicht schwächer wird. Ja, sobald das Sonnenlicht schwächer wird und die Sonne nicht mehr so grell ist. Ihr wisst, die Sonne im Sommer ist manchmal sehr grell, mittags, die Zeit über, du kannst nicht hinschauen, aber gegen Nachmittag, die wird schwächer und die wird gelblicher. Nachdem sie grell war, wird sie gelblicher. Und manche sagen, ab diesem Zeitpunkt ist die Asr-Zeit vorbei. Und fertig. Und andere sagen, nein, die Asr-Zeit ist noch nicht vorbei, aber wenn du es absichtlich zu dieser Zeit betest, bist du ein Sünder. Okay? Also ich will nur sagen, dass es gibt Dinge, die die Leute einfach nicht hier berücksichtigen und einfach also zu leicht auf die leichte Schulter nehmen, und das ist, leider bezieht sich das meistens auf die Gebete. Ja? Wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir eine Ausnahme suchen, weil die Tatsache ist einfach so, wenn wir die meisten Leute kennen, wie viele Leute sind wir hier? Zu wenig im Vergleich zu dem, was eigentlich sein müsste. Die anderen Leute, muslimischen Geschwister, lernen sie ihre Religion woanders oder lernen sie ihre Religion gar nicht? Ja? Und das ist wirklich traurig. Das ist wirklich traurig. Ja? Und auch besonders die Frauen. Die Frauen sind leider in den meisten Gesellschaften, die wir bis jetzt kennengelernt haben, die weniger religiöseren als die Männer. Ja? Und die sich weniger kümmern um das. Und dann ist einer der faulsten Ausreden meistens immer, ich muss mich um meine Kinder kümmern. Ja gut, wie lange möchtest du dich um deine Kinder kümmern? Das um die Kinder kümmern, wenn du dich um die Kinder kümmerst im islamischen Sinne und sie auch, für den Islam erziehst, Alhamdulillah, dann bist du auf einem guten Weg. Aber wir wollen ja auch nicht vergessen den Aspekt, dass man sich selbst weiterbilden möchte. Man möchte nicht nur seine Kinder bilden, sondern sich selbst auch mal irgendwann mal weiterbilden. Ja? Und wie lange möchte man auf die Kinder Acht geben? Das ist eine Sache von Zeiteinteilung, sonst gar nichts. Ich habe mal eine Person gefragt, naja, wie lange schläft denn dein Kind? Das kleine Baby. So 12 Stunden. Okay, 12 Stunden. Wie lange schläfst du? 8. Okay, 8. Dann, meine Mathematik sagt mir, 12 minus 8 sind 4. Ja? Das heißt, du hast also 4 Stunden, das Kind nicht schläft. Ja? Die kannst du ausnutzen für irgendwas machen. Dann heißt es, ja, ich muss 3 Stunden kochen. Oder 4, oder weiß nicht was. Ja, natürlich, wenn du andere Prioritäten setzt, dann setz sie halt anders. Aber dann beschwer dich nachher nicht, wenn du nichts gelernt hast. Ja? Aber wie gesagt, es sind die faulsten Ausreden, dass man also keine Zeit hat. Und keiner verlangt, dass man pro Tag 2 Stunden sich um seine Religion kümmern soll. Also ich meine jetzt, was Neues lernen soll. Ich rede nur von neuen Lernen. Ich rede nicht von den alten Sachen wiederholen, dass man seine Gebete verrichtet. Ich denke, da brauchen wir nicht drüber reden, aber es geht darum, dass man sich entwickelt. Wir wollen einfach ein Buch mal in die Hand nehmen und nach einem Monat sagen können, Alhamdulillah, ich habe dieses Buch gelesen, verstanden, habe mein Wissen erweitert. Darum geht's einfach. Ja. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, lese ich euch noch was vor. Sagte Zakaria al-Ansari, von einer der berühmten schafi'itischen Gelehrten, sagte in Asna al-Matalib, تجب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام على مستطيع لها إن عجز عن إظهار دينه. Es ist Pflicht für einen Menschen, früher gab es eben diese zwei Gruppen, Dar al-Kufr und Dar al-Islam. Es ist Pflicht für einen Muslim aus dem Land der Ungläubigen ins Land der Muslime auszuwandern, wenn er dazu imstande ist und wenn er dazu imstande ist und seine Religion nicht ausüben kann. Und Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah sagte, al-Hijratu hiya al-Khuruj min dar al-Harbi ila dar al-Islam. وكانت فرضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت بعده لمن خاف على نفسه. Er sagte, rahimahullah, die Hijra, die Auswanderung bedeutet, Auswandern bedeutet, dass man von einem Land, das den Muslimen feindlich gesinnt ist, also zwischen den Muslimen und ihnen ein Kriegszustand herrscht, ne, dass man von diesem Land in das Land der Muslime auswandert. Und dies war zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Pflicht und es bleibt für die Generationen danach ebenfalls eine Pflicht für diejenigen, die also Angst um sich selbst haben. Also auch wieder dieser Ausdruck, dass sie ihre Religion nicht ausüben können. Und auch in Al-Musu'a al-Fiqhiyya heißt es genauso und so weiter und so fort. Das möchte ich euch jetzt nicht damit zu lange, aber eine interessante Fatwa finde ich noch, eine der interessantesten ist von Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh rahimahullah, das ist der vorletzte Mufti von Saudi-Arabien gewesen, ihr wisst, der jetzige ist Abdul Aziz al-Sheikh und der davor war Abdul Aziz ibn Baz und der davor war Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh ebenfalls rahimahullah, und er sagte, er wurde gefragt über man sagt es ihm, lieber Scheich, erkläre uns die Bedeutung des Hadithes, man sakan al-Mushrik wa jama'ahu fa huwa mithlahu. Dass wer mit einem Mushrik zusammenlebt und mit ihm zusammen ist, der ist so wie er. Und den anderen Hadith, ich spreche mich los von jedem Muslim, der zwischen den Mushrikin wohnt und haust. Dann sagt er, diese beiden, also ich fasse es zusammen, diese beiden Hadithe, هما من الوعيد الشديد المفيد غلظ التحريم مساكنة المشركين ومجامعتهم. Das heißt, er sagt, diese zwei Hadithe beinhalten eine sehr strenge und nützliche Drohung und ein strenges Verbot, dass man mit den Mushrikin zusammen wohnt und mit ihnen sich also integriert und mit sich ihnen vermischt. Und dann sagte er, كما هما من أدلة وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهذا في حق من لم يقدر على إظهار دينه. Ebenfalls weisen diese beiden Hadithe darauf hin, dass es Pflicht ist für den Muslim, von einem Land der Mushrikin auszuwandern, in ein Land der Muslime auszuwandern. Und dies ist der Fall in Bezug auf jemanden, der nicht imstande ist, seine Religion auszuüben. وأما من قدر على إظهار دينه فلا تجب عليه الهجرة. Wer allerdings imstande dazu ist, seine Religion auszuüben, so ist es für ihn die Auswanderung keine Pflicht. بل هي مستحبة في حقه. Sondern es ist ihm bezüglich مستحب, also erwünscht. وقد لا تستحب إذا كان في بقائه بين أظهرهم مصلحة دينية من دعوة إلى التوحيد والسنة وتحذير من الشرك والبدعة علاوة على إظهاره دينه. Er sagte, rahimahullah ta'ala, es kann sogar sein, dass es für ihn nicht mustahab ist. Also jemand, der seine Religion ausüben kann in diesem Land. Es kann sogar sein, dass es für ihn nicht mustahab ist, wenn, in welchem Fall, wenn er die Möglichkeit hat, wenn es für seine Religion gut ist und für die Da'wah sinnvoll ist, weil er zum Tawhid und zur Sunna und aufruft und vor dem Schirk und der Bid'a warnt, wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass er imstande ist, seine Religion auszuüben. Und da sagte er, die Ausübung der Religion bedeutet nicht nur das Verrichten des Gebetes und alle anderen Sachen der Religion und dass man den verbotenen Dingen aus dem Weg geht, wie Zins nehmen und Asina und anderes, sondern die Ausübung der Religion bedeutet, dass man öffentlich preisgeben kann, dass man ein Muwahhid ist. Dass man also öffentlich sagen, ich bin ein Muslim und rufe zur Einheit Allahs auf. und zum Tawhid auf und dass man sich vollkommen losspricht von allem, was die Mushrikin machen an Schirk, an Beigesellung Allahs in Bezug auf die Gottesdienste und andere Arten von Kufr und Irrgang. Und das ist das Ende von seiner Fatawa, rahimahullah. Und liebe Geschwister, ich will wiederholen noch einmal, für diejenigen Brüder, die imstande sind, ihre Religion auszuüben und die für etwas für die Da'wah tun in Deutschland und etwas für den Islam tun können, hier oder dort. Wenn ich meine mit Da'wah, meine ich Muslim oder nicht Muslim, beides, ja. Also damit meine ich auch Leute wie zum Beispiel Imam einer Moschee oder Amir einer Moschee. Sowas ist ganz dringend gebraucht und die machen hervorragende Leistung für die Da'wah zum Islam. Wenn jemand so etwas imstande ist, so etwas zu tun, Allah möge ihn beglückwünschen dafür und ihn dafür hoch belohnen. Aber die Warnung ist eben in Bezug auf Leute, die dazu nicht imstande sind. Ja? Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir dazu immer imstande sind. Was die Nachteile sind von einem Leben in einem nicht-muslimischen Land, da können wir uns mal vielleicht ein anderes Mal darüber unterhalten, weil vielleicht sind manchen Leuten nicht ganz klar, was sie alles verpassen, wenn sie in nicht-muslimischen Ländern leben und was alles sie dort falsch machen können und auch falsch machen vielleicht sogar. Und vielleicht reden wir beim nächsten Mal darüber, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es erlaubt. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.